passiert als nächstes? Keiner weiß es. Kann alles passieren. Da klingt er so, als wäre was im Busch. Thank you. Everybody!